Okay, ich habe keine Zeit, ich mache kurz eine Runde hier. Für dich wird es schon reichen, du seltsamer Vogel. Alter, wie kann man so schlecht sein? Killer. Yeah, yeah. Du kämpfst mit den Waffen der Frauen, wie Abdel und Faust. Doch verstummst, siehst du meine 20 Plasma TVs. Bitch ass Motherfucker, das sind die deutschen Dipset. Runde 3 und du wirst erneut gebitch slapped, Kid. Siehst du meinen goldenen Schmuck, ich bin der Boss in der Hood, so wie Holiday Club. Und du wirst leider nie anerkannt, denn du bist ne Bitch auf Crack wie Dice-T und der Funk. Also was, ey, was hast du jetzt zu melden? Du willst battlen, erzähl das meinen Diamant besetzten Felgen. Kid, du kriegst von mir am Boden rum wie Fliesenleger. Mein tiefgelegter Benz hat Sitze aus Kaninchenleder und auf meinem Hut rankt das Logo von Versace. Ich hab sozusagen den zweitbesten Flow der RBA hinter JW. Du wirst zerkratzt wie die Seriennummer, die auf meiner Shotgun steht.